Fünffach-Fernsprecher Telekommunikatia Polska, Strandpromenade Swedemünde an Radio Apuri. Zu meiner derzeitigen Ausstattung gehören 3 gelbe Fernsprecher und 2 silberne farbene Fernsprecher. Sowie hinter den Fernsprechern eine Grünanlage, eine Art Park, in dem sich zahlreiche blaue Steinholzbänke befinden, wo sich auch einige Leute hingesetzt haben, sowie ein kleiner Spielplatz. Ansonsten, außer einigen Flanierenden, die hier über die Strandpromenade flanieren, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.